Tja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ziegen und Zicken. Wer von euch bezeichnet sich selbst als Ziege oder Zicke? Und wer von euch, das sind die Frage an den Rest der Welt, an die anderen, hat schon so gewisse Sachen oder schlimme oder üble Dinge erlebt mit Ziegen und Zicken? Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das ist meine Telefonnummer hier in Köln im Studio. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich gleich eine Ziege oder Zicke am Telefon habe. Ich begrüße ganz herzlich Nicole. Nicole ist 20 Jahre alt. Hallo. Hallo. Eine Ziege, eine Zicke? Ja. Warum? Ich bin eine absolute Ziege. Hey, hey. Warum? Ja. Erstmal guten Nacht, Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Ja. Also. Wie kommst du zu dieser grandiosen Selbsterkenntnis? Weil man es mir schon oft gesagt hat. Warum hat man dir das gesagt? Was glaubst du? Naja, ich benehme mich so. Ich lasse keine Menschen an mich ran. Aha. Ich bin also eine absolute Zicke. Ja. Was mal, also du lässt keine Menschen an dich heran? Ja, das heißt also jetzt Freundschaften und auch Beziehungen. Also ich hatte in meinem Leben noch nie eine Beziehung, weil es wahrscheinlich sowieso keiner mit mir aushalten würde und Freunde rennen weg. Aber was ist denn so unangenehm an dir? Im ersten Moment, so spontan, wirkst du ja wie ein ganz normales junges Mädchen. Ja, aber ich kann auch anders sein. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, sei weil doch ich mal, bin. Sei doch mal anders zu mir. Jetzt hier. Sei doch mal zickig zu mir, Mensch. Du bist so lieb, so kann ich nicht so sein jetzt, ach, ehrlich gesagt. Jetzt kommen wir nicht auf die Tour. Ich bin so lieb. Ja, na gut, dann bin ich jetzt eine Zicke. Sei mal eine Zicke, ja. Ja, damit ich das frag richtig... mich was, wo ich in die Luft gehe. Ja, ich weiß ja nicht, wo du in die Luft gehst. Bist du hübsch? Ja, ja? Sehr hübsch. Sehr hübsch. Offensichtlich bist du nicht so der Knaller für die Männer, wenn die dich nicht richtig, wenn die nicht richtig an dich rangehen. Doch, na rankommen tun sie ja schon, bloß. Ich verschreckst du natürlich, denn viele sagen ja, das Aussehen ist na zwar das Erste, aber das Innere. Du mein Inneres ist nicht so nett. Vielleicht bist du eine Lesbe. Nein! Nein! Um Gottes Willen, Domian, also... Ja, aber du musst dir doch schon mal Mann holen, Mensch. Du kommst da so ein junges Mädchen drauf. Ja, Männer habe ich schon, also aber nur für eine Nacht, sage so. Ich ja. Länger halten sie es bei mir nicht aus und ich finde es auch besser. Ja, nun ist es sehr schwierig, das zu verstehen, ne? Trotz allem wirkst du irgendwie doch nicht so ganz unsympathisch. Nein? Versuch doch mal einfach mir so mit ein paar Begriffen zu erklären, was du so für Eigenschaften hast, die ätzend sind. Fangen wir mal, emanzipiert. Emanzipiert ist doch okay. Wir Männer wollen... Sehr emanzipiert. Eingebildet. Eingebildet. Also du willst, du steckst die Männer so richtig in die Tasche. Ja, genau. Aber wenn mal so ein richtiger Macker zu dir kommt, ist das nicht auch schön für dich und attraktiv und geil? Ja, ist schon geil, aber ich sag ja, da lasse ich dann wieder die Männer nicht an mich ran. Also ich innerlich fühlt man denn schon irgendwie, die kommen denn auch und man findet ihn schön und der findet mich schön, aber naja. Gibt es denn eine Busenfreundin? Wie bitte? Gibt eine es Busenfreundin? Ja. Ich sag ja, ich hab keine Freunde. Auch keine, also keine ganz... nur so eine solche Kumpelschaften, ja, und ja. Wir gehen dann in eine Disco oder so und ich find's da dann eben nicht gut, weil die sind immer so, die wollen dann in eine Disco gehen und so und ja. Ich will dann in die andere gehen und dann sage ich komme nicht mit, weil ich mit euch nichts zu tun haben will, wenn ihr in diese Disco geht, so bin ich ja. Ja, du bist so richtig eigensinnig, ne? Ja, also ich bin sehr eigensinnig. Eigensinnig und hast auch, wie man so sagt... Haare auf den Zähnen, ne? Oh ja. Oh ja. Aber, ne? Also wenn man sich mit dir anlegt, dann geht's hoch her. Ja, kann man schon kann sagen. Man so ich sagen. Bin ein Mensch, der schnell in die Luft geht. Wenn ich das doch mal schaffen würde, dich jetzt in die Luft zu kriegen. Was machst du denn beruflich? Ich bin beruflich, also im Moment arbeite ich im Hotel. Im Hotel, aber da muss man doch besonders freundlich sein zu den Leuten. Zu den ja, Gästen. Na, das ist man ja auch, spießig. Das bist du dann auch? Ja. Und aber das ist es ja auch, man steht dann von mir aus vorne an der Rezeption... und die Kollegen stehen dann hinten und lästern dann über mich ab und so und irgendwie finde also, ich das toll. Du machst dann richtig Keep Smiling und ja. So in Gedanken möchtest du so manch einen Gast so richtig voll vor genau, Schienen rein. Gerne manche mal. Gesichter, da könnte ich doch dann mal so... Nicole, warum bist du, wie du bist? Warum bist du, wie du bist? Was hat die Mutti falsch gemacht bei dir? Meine Mama hat nichts falsch gemacht. Sagen wir mal jetzt so, ich bin einfach so. Ja, ist die Mutti auch eine Zicke? Nein. Nein, die ist ganz... Die ist ganz anders. Ich sag ja, ich stamme in dem Sinne überhaupt nicht von Vater oder von Mutter ab, obwohl das sind meine Eltern wirklich. Ja. Ja. Also, wie soll es weitergehen? Die sind einfach selber auch nicht so zufrieden. Sie sagen mir auch manchmal, Mensch, wie weit möchtest du es noch treiben und möchtest du immer allein sein auf der Welt und... Ja, gute Frage, was die Eltern da fragen. Möchtest du immer allein sein auf der Welt, Nicole? Nee, das nicht, aber so einen netten... man muss ein Schwein sein in dieser Welt. Man will es ja auch irgendwie zu irgendwas bringen. Und wenn man denn so weichherzig ist, dann hat man es zu nichts gebracht. Ah, ja, ja, das sind aber harte Worte. Ja. Die klingen fast so von einer enttäuschten Person, die schon viel durchgemacht hat im Leben. Ach, na ja. Hast du aber nicht, ne? Nee, eigentlich noch nicht. Was ist denn dein Ziel? Willst du irgendwann, weiß ich, das Adlon in Berlin führen oder sowas? Nee, ich möchte gern Model werden. Du willst Model werden? Ja. Aha. Deine Maße bitte. Meine Maße? Ja. 90, 60, 90. Wie lang sind die Beine? Die Beine sind, naja, sag du es. Wie soll ich sagen? Stell dir vor, wie das dir haben möchtest. Na, ich will sie natürlich lang haben, die Beine. Na, meine Beine sind lang. Die sind total lang. Ich würde fast sagen, 1,10 Meter oder so. Also ich bin 1,80 groß. Oh. Ja. Das könnte natürlich ganz gut hinhauen, ne? Ja, das könnte jetzt drinnen. Also abgemessen habe ich sie jetzt nicht. Also Nicole, ich bin sicher, dass der ein oder andere Mann Spaß an dir hätte, so wie du bist, zickig und zackig wie du bist. Und ich glaube auch, dass Sei nicht zu erschrocken jetzt von und mir. Und ich glaube, dass es irgendwann noch einen Mann geben wird, der dir gefällt. Du bist vielleicht ich viel... Ich hoffe, er kommt. Du bist vielleicht viel zu sehr auf Weicheier gestoßen bisher. Das stimmt. Ne, das kann gut sein. Wie wär's denn, wenn du mal kommst? Das wär die Idee. Und du bist ja Berlinerin, das höre ich schon so, oder? Ich bin Berlinerin. Ja, ich komme natürlich gerne mal nach Berlin. Ja? Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, welchem arbeitest du in einem großen Hotel in Berlin? Ja, ich arbeite im Radisson SAS. Wie? Im Radisson SAS. Wo ist das? Das ist am Berliner Dom. Am Berliner Dom, ja, das kann ich. Leipziger Straße. Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns da mal. Ja, dann kommst du an Rezeption und dann werde ich dich aber ehrlich anlachen. Oder sag ich, möchte erst diese zicke Nicole sprechen. Ja, gut. Dann werden sie das schon machen. Wer weiß, vielleicht führt uns das Leben mal zusammen. Okay. Tschüss, Nicole. Tschüss. Ciao. Also, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt Ziegen und Zicken. Und gerade hatte ich einen am Telefon, die von sich sagt, man konnte es ja so ein bisschen raushören. Vielleicht war auch nicht so leicht Kirschen essen mit ihr. Also ich möchte mit Ziegen und Zicken sprechen und ich möchte mit Leuten reden, die Ziegen und Zicken in ihrer Umgebung haben und vielleicht an diesen Frauen leiden, was das Zeug hält und diese Frauen nicht mehr ertragen können. Also wenn ihr mir da so ein bisschen erzählen wollt, aus dem Nähkästchen plaudern wollt, euer Herz ausschütten wollt, das ist meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, 0180 5678 110. Nicole, noch eine Nicole. Noch eine Nicole. Und die ist 34. Ja, hallo. Nicole. Ja. Wie sieht's denn mit dir aus? Ja, ich habe auch so ein Problem. Und zwar, ich komme mit Frauen grundsätzlich eigentlich nicht aus, weil ich die alle für Ziegen oder Zicken halte. Alle Frauen? Ja, die ich kenne. Ich will es ja ein bisschen abmildern. Hast du noch nie eine nette Frau kennengelernt? Nee. Ach. Nee. Das liegt aber dann an dir. Ja, wahrscheinlich. Du bist eine Ziege. Möglicherweise. Habe ich mir auch schon überlegt. Wobei das so ist, dass ich mit Männern also super toll klarkomme. Ja. Auch so kameradschaftlich und da ist die Wellenlänge einfach da. Da stimmt so die Chemie. Kommst du mit Männern auch klar auf dem heiklen Gebiet der Erotik? Oder, jo. Oder nur platonisch? Ja, also das sind jetzt nicht alles alles erotische Freundschaften oder so. Das sind wirklich richtige Freunde. Richtige Freunde, ja. Ich habe eine feste Beziehung und zwei Kinder und so. Und das ist alles anders geregelt. Ah, ja. Aber Menschen, mit denen man sich halt so umgibt, also Unternehmungen oder, sind immer Männer und ist auch in der Kindheit schon so gewesen. Bist du Einzelkind? Nein. Nein? Ich habe noch einen Bruder. Einen Bruder. Nun hat aber doch jedes Mädchen... Oder fast jedes Mädchen, das kenne ich so aus dem Bekanntenkreis, jede junge Frau, hat einen so eine Schnatter-Freundin. Nee. Hast du auch nicht? Mit, nee, und mit der, die, meine Freundin, das ist für mich ja immer eines der Rätsel dieser Welt, die gehen immer zusammen aufs Damenklo. Und dann verschwinden die auf dem Damenklo und reden und reden und reden und reden. Und irgendwann kommen sie raus und ich möchte dieses Geheimnis nur lüften, was reden Frauen auf dem Damenklo? Also sowas erlebst du auch alles gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie da reden. du würdest viel lieber mit den Jungs aufs Herrenklo gehen und mit denen da ein bisschen plaudern, oder was? Ja, ich stelle mir das nicht so megamäßig interessant vor. Ich kann mit denen überall plaudern, muss nicht gerade das Herrenklo sein. Ja, das stimmt allerdings auch. Was stört dich denn so an Frauen generell? Es, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also das Empfindliche oft, ja, so mehr, für mich kommt das mimosenhaft rüber. Aber gerade deine Vorgängerin, die Nicole, die war doch so eine Zieherin. Ja. Die war nur alles andere als mimosenhaft. Gefiel dir die nicht? Kann ich nicht sagen. Ich habe sie bei dir, weiß nicht, 2 oder 3 Minuten gehört. Ja. Also Mimose, du findest die meisten Frauen mimosenhaft. Ja, empfindlich und... Weinerlich. Schnell eingeschnappt auch. Eingeschnappt, wenn es jetzt so um normale Diskussionen einfach geht. So ja. Sachen, die halt passieren oder irgendetwas. Mhm. Bei Männern ganz ruhig mal auch ein derbes Wort sagen, weil es ja auch nicht so böse gemeint ist. Männer sind hart im Nehmen, ne, sind offen und klar. Ja. Kann auch schon mal ein böses Wort fallen, das nimmt man nicht so ernst. Und dann kann es auch wieder weitergehen. Die Frau ist dann beleidigt. Beleidigt, eingeschnappt, trägt es wochenlang nach. Ja. Und redet hinterm Rücken. Sowas alles, ja, genau. Und denunziert vielleicht auch. Ja. Also alles negative Eigenschaften. Ne? Ja, ich hab noch nichts anderes festgestellt. Wir machen hier gerade Frauenbeschimpfung. Aber nicht ich mache das, sondern meine Gesprächspartnerin macht ja, das. Deswegen bin ich ja auch recht anonym bei dir. Also Nicole, was hast du denn bloß für schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht? Weiß ich nicht. Also ich hatte ja keine mit Frauen. Also so im Prinzip waren die deswegen auch nicht schlecht. Hat deine Mutti dich geschlagen oder sowas? Ja, hat sie. Hat sie. Hat sie. Aber schlimm? Heftig. Heftig, außerordentlich heftig, ja, stimmt. Ja. Kann das, ganz im Ernst, kann das sein, dass du deshalb auch so eine Aversion gegen Frauen hast, weil du kein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wie war denn das Verhältnis zu deiner Mutter? Oder ist? War schlecht und heute denke ich eher, also es ist mir mehr egal. Also wir reden zwar miteinander und aber sie ist mehr auf meinen Bruder fixiert und ich habe halt akzeptiert, dass das so ist. Ja. Wie bist du denn geschlagen worden von ihr? Schlimm, also passt eigentlich gar nicht in die Sendung dann jetzt hier. Für schlechte Noten gab es also mit so Bambusstöckenschläge, mit Kopf gegen die Wand, an den Haaren in den Keller gezogen, also richtig tolle Sachen. In den Keller eingesperrt auch? Nee, das nicht. Das hat sie nur gemacht, damit mich die Nachbarn nicht schreien hörten oder so. Und wie hat der Vater sich? Welches Verhältnis hattest du dann zu deinem Vater? Also ich bin mit meinem Vater immer sehr eng verbunden gewesen. Aber er hat sich da halt nie eingemischt. Er hat immer dann mit mir zusammen geweint, wenn er die Striemen und Flecken und Verletzungen gesehen hat. Aber er konnte sich... Er hat mit dir zusammen geweint? Naja. Und hat sich nicht gegen die Mutter aufgelehnt? Nee. Und hat gesagt, hier, Alter, was machst du da mit dem Kind? Nee, überhaupt nicht. Ah ja. Also ich hatte immer das Gefühl, dass er wohl Angst hat oder ich weiß nicht. Er hat später mal erklärt, er wollte uns die Familie erhalten, wo ich ihm dann gesagt habe, ja, das wäre für uns gar nicht so wünschenswert gewesen eigentlich. Also ohne jetzt hier große Küchenpsychologie betreiben zu wollen, es kann schon sein, ne? Dass es da irgendwie Zusammenhänge gibt. Ja, weiß nicht, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Also mit 5, 6 Jahren, wenn ich mal rausspielen durfte und so, bin ich mit Jungs Rollschuh gelaufen, auf Bäume geklettert oder. Und so ist es immer, ich komme bei Frauen halt, ich komme damit nicht klar. Nicole, du hast gerade gesagt, du hast Kinder, ne? Ja. Was sind das für Kinder? Welchen Geschlecht ist? Ein Mädchen und ein Junge. Bemerkst du, dass du das Mädchen anders behandelst und erziehst als den Jungen? Nee. Du magst das, hast das Mädchen genauso lieb wie den Jungen? Ja, ja. Ja, also so weit geht's dann doch nicht, dass die eigenen Kinder jetzt dann noch... Nee, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Nee. Ja, also da wird man nichts ändern können, ne? Wenn nee, du jetzt das, so... Ja, ich find's total beknackt, aber ich kann's tatsächlich nicht ändern. Was sagt denn dein Mann dazu? Ich habe einen Lebensgefährten, also bin ich verheiratet, habe ich da einmal schlechte Erfahrungen gemacht, habe ich das lieber beim zweiten Mal gelassen. Ja. Und der versteht es auch nicht. Ja. Aber du kommst im Prinzip ganz gut über die Runden damit. Ich komme gut über die Runden. Nicole findet Frauen ätzend. Einfach blöd, ne? Kann man so sagen. Ne? Ja. Einfach blöd. Du kannst gut eine Welt erleben, ertragen ohne Frauen. Ja. Hauptsache du und die Männer. Ja, so wie du es jetzt sagst, klingt es anders, als ich denken würde. Ja, die Richtung, ich meine so die Richtung. Weiß ich nicht, was du gerade genau gemeint hast. Liebe Nicole, ich danke für den Anruf, für deine Äußerung und alles Gute. Ja, auch so. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich, also ich lese hier Andreas und Silvia. Fangen wir mal mit Andreas an, 21. Hi. Hi. Andreas. Ja. Thema Ziegen und Zicken. Hast du da eine Freundin neben dir, die eine Ziege oder Zicke ist? Ja, ganz genau, links neben mir, um genau zu sein. Und die heißt Silvia. Und die heißt Silvia. Und die ist 20 Jahre alt. Richtig. Warum ist das deine Freundin? Das ist meine Freundin. Deine Liebe, deine große meine Liebe. Meine große Liebe. Deine große Liebe. Meine große Liebe. Seit wann? Seit einem Jahr, 5 Monaten und ein paar Tagen. Warum liebst du eine Zicke? Weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, gerade das, dass sie halt eine Zicke ist. Dass sie nicht, so ja, weich ist, wie die meisten Frauen vielleicht. Was macht das denn aus? Wie bemerkst du das denn, dass sie eine Zicke ist? Boah, das merke ich tagtäglich. Wie denn? Sag mal Beispiele. Zum Beispiel, als wir neulich mal in einer anderen Stadt waren, waren wir in so einem Süßigkeitengeschäft. Süßigkeiten? Ja, so ein Zeitschriftengeschäft, halt ein Kiosk mit Pralinen etc. etc. Mhm. Und da war so eine hässliche Kette aus Modeschmuck. Mhm. Und die kostete 29 Mark. Mhm. Und dann war da so ein älterer Verkäufer und dann sprach sie die an, wieso die denn 29 Mark kosten würde. Mhm. Und dann sagt der Verkäufer, dass das ein ganz tolles Stück ist und so weiter. Und dann meint sie, die ist doch bestimmt im Einkauf nur 5 Mark wert. Mhm. Und daraufhin dann der Verkäufer, ja, wenn du das 5 Mark bekommst, dann nehme ich dir gleich 10 Stück davon ab. Ja, und danach hat sie noch so gesagt, nee, also für 5 Mark gerade noch. Und dann ist er rausgerannt und dann hat der Verkäufer nur noch ganz blöde geguckt. Das ist so ziemlich frech und gerade hinaus, ne? Genau. Wie ist sie denn zickig zu dir? Zu mir ist sie zum Beispiel zickig, wenn zum Beispiel ich sie irgendwie verbessern will oder eine Kritik an ihr ausübe. Lässt sie nicht zu? Das lässt sie auf keinen Fall zu. Ja. Sie verträgt null Kritik. Hat sie denn wie man so sagt, hat sie bei euch die Hosen an? Manchmal denke ich das schon, ja. Also sie gibt vor, was gemacht wird, sie gibt vor, wann Sex angesagt ist, sie gibt vor, wohin gefahren wird und so weiter. Also teils, also weiß ich nicht. Beim Sex doch schon, stimmt schon ein bisschen. Ja, siehst du. Hast du noch gar nicht so drüber nachgedacht, ne? Doch, habe ich öfter schon drüber nachgedacht. Es geht nur über die Post ab, wenn Silvia scharf ist, nicht wenn du scharf bist. Ah, ich kann sie schon scharf machen, das passt schon. Jetzt bin ich aber ganz scharf darauf, Silvia mal kennenzulernen. Gib sie mir mal. Ich gebe sie mal Silvia. Hi. Hi. Das klingt ja schon ziemlich vulgär. Hi. Hi. Silvia. Ja. Stimmt das alles so? Ich habe nur das gehört, was mein Freund gesagt hat. Ja. Also so das, was er gesagt hat, ja, muss ich schon leider zugeben, ja. Ich hatte ihn gerade am Ende gefragt, wer bei euch die Hosen anhat. Ja. Wer wohl? Ja, wer wohl ich, ne? Du, ne? Ja, klar. Hast du das Gefühl auch, dass du letztendlich das Regiment da in der Hand hast? Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur ich. Also sagen mehrere Leute, die uns kennen, ja. Und findest du das letztendlich nicht langweilig, da so einen Schlappi neben dir zu haben? Das kann man gar nicht so sagen. Also er hat schon seinen eigenen Kopf. Also ich darf nicht, das ist ja halt das. Er ist der erste Mann, den ich getroffen habe, mit der nicht mit sich alles machen lässt. Ach so, aber er ist der erste. Dennoch gibst du den Hauptton an. Ja, ja, aber er lässt mich halt nicht alles machen. Das war vorher immer so, also ich hatte so super bescheuerte Typen, echt, die sind, also ehrlich, ich meine... Wo zeigt er dir dann eine Grenze auf? Wo triffst du so, wo du merkst, na, so weit kann ich dann doch nicht gehen? Oder da hat er seine eigene Meinung? Also bei anderen Männern oder bei anderen Jungs halt Männern, ja. Also wenn ich da irgendwie was hätte oder sowas, dann wäre gleich. Also ich weiß nicht, ob dann Schluss wäre, aber er wird dann schon... Na gut, das ist ja fast normal. Ziemlich Ärger machen, ja. Jetzt habe ich ihn gerade gefragt, das hast du gar nicht richtig mitbekommen, wie es denn so sexmäßig abläuft. Da habe ich getippt, letztendlich läuft bei euch auch nur was im Bett, wenn du willst. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Letztendlich fahrt ihr auch nur weg, wenn du es möchtest. Stimmt auch, ne? Ja, muss ich schon. Oder ihr geht auch nur aus, samstags, zum Beispiel irgendwie toll, wenn du es möchtest. Ja, es sei denn, er klingelt jetzt super heftig. Also dann würde ich schon sagen, okay, aber ich meine, nicht kennen. Du hast da einen Schoßhund, Mensch. Einen sehr netten, süßen Schoßhund wahrscheinlich. Ja, nee, es ist halt anders, weil echt mit den anderen Jungs konnte ich machen, was ich wollte. Und deswegen habe ich dann sozusagen auch immer... Und hier mit ihm kannst du nur fast alles machen, was du willst. Ja, genau, und das ist es halt. Und ich meine, ich habe bisher wirklich keinen anderen gefunden, also der sich mir widersetzt. Was wäre denn, wenn du jemanden kennenlernen würdest, der dir äußerlich gut gefällt, auch vorausgesetzt, ne? Und der aber wirklich dir so richtig Kontra gibt. Würde dich das anstacheln und interessieren oder hättest du da doch keine Lust drauf? Willst du letztendlich die Beherrscherin sein? Ich denke mal schon, dass es mich interessieren würde. Es würde mich interessieren, ob ich den kleinen kriege, sozusagen. Ah, ja. Also es ist schon immer ein Machtkampf, ne? Ja, immer. Das stimmt schon, ja. Aber ich meine, so ist es doch harmonischer, weil ich weiß ganz genau, also wenn ich einen Mann hätte, der mir immer Kontra geben würde, würde es echt nur... Knallen? Ja. Aber was meinst du, wie gut dann der Sex ist? Ja. Mit solchen Das ist natürlich ein Argument, ne? Er hat ja gerade ganz normal zu mir gesagt, hier in aller Öffentlichkeit, die Silvia, meine große Liebe, das ist eine Zicke. Fühlst du dich da beleidigt? Nö. Nö, ist für dich nicht so ein Schimpfwort? Nö, ist für mich kein Schimpfwort, nein. Wenn du dich jetzt selbst so ein bisschen klassifizieren solltest, was deiner Auffassung nach macht denn die Zicke in und an dir aus? Ja, ich denke mal, dass ich gerade so mit meinen Mitmenschen so gut auskomme dadurch. Mhm. Also es ist halt schon so, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das meistens auch und dann, also meistens nicht im richtigen Ton. Und bist du auch so richtig fies? Kannst du auch nachtragend sein? Nee, nachtragend bin ich überhaupt nicht. Das nicht. Kannst du Leute, gehst du hinten rum, zum Beispiel verpetzt du Leute auch, denunzierst du Leute? Nee, das mache ich gar nicht. Das auch nicht. Das geht immer. Nein, nicht. Das ist auch wieder was anderes. Ich finde, das ist eher Unehrlichkeit oder sowas. Oder ja. Das finde ich doof. Nee, es ist halt nur so. Also ich bin schon ehrlich, aber halt geradeaus weg. Aber da hast du dir wahrscheinlich schon viele Leute vergrault. Ja. Um dich herum, ne? Hast du denn eine Freundin? Hast du mit Frauen? Kannst du mit Frauen? Also ich habe auch mehr Freunde als Freundin, muss ich sagen. Ich habe auch einen besten Freund, ja. Und sonst Freundin ist halt immer nur so, ja, halt wenn du mal weggehst oder wenn du mal Klamotten tauschen willst, ne? Dann ist das sehr praktisch. Also ich glaube, der Andreas ist auch recht praktisch für dich. Ja. Ne? Und er gibt so eine kleine Nuance Widerstand, was dir dann auch wieder Spaß macht. Ja. Ne? Von dir verabschiede ich mich jetzt, Silvia, und gib mir ganz kurz Andreas noch. Ja, alles klar. Tschüss, Silvia. Hallo. Andreas, du hast jetzt nochmal die einmalige Chance von Millionen von Menschen, Silvia irgendetwas zu sagen, was du an ihr kritisierst, wo sie sich vielleicht ein bisschen ändern sollte. Ich würde sagen, dass sie einfach nur versuchen sollte, Kritik zu vertragen. Ja. Das heißt, dass sie auch ruhig mal zugeben kann, dass sie falsch liegt. Das macht sie nämlich auch gerne, also sehr ungerne. Ja. Weil meistens liege ich eigentlich richtig. sie hat mir ja gerade zugegeben, hast du wahrscheinlich so ein bisschen mitgekriegt, dass letztendlich doch alles so nach ihrer Pfeife tanzt. Ist das nicht für dich ein ziemlich blödes Gefühl? Ich käme mir da ziemlich dämlich vor. Ich habe zu ihr gesagt, du bist ein netter, süßer Schoßhund. Nee, das hat sie gesagt. Nee, hab ich gesagt. Und sie hat gar nicht richtig widersprochen. Nee, das stimmt nicht. Nee? Nee, also es gibt schon, also ich würde mal sagen, dass es eigentlich ziemlich ausgewogen ist. Ah, das hört sich gerade aber ganz anders an. Nee, es ist schon, also ich weiß sie dann auch schon in ihre Schranken meistens. Also ich hoffe, dass du da noch ein bisschen mehr Power bekommst, Andreas. Ne? Das gefällt ihr. Das ist unglaublich schwer. Solche Frauen wollen auch ein bisschen hart drangenommen werden. Ja. Sage ich dir aus Erfahrung, mach das mal ruhig, das stachelt die noch an. Dann wird die immer besser, sage ich dir. Ja. Ja, mach mal. Klar. Tschüss, ihr beiden. Ja, tschüss. Tschüss. Jasmin, 19 Jahre. Ja, hallo. Hallo. Ja. Du bist eine Zicke? Nein. Ich habe aber eine. Du hast eine? Wie, du hast eine? Na, ich habe eine Ziege, die ist weiß und die heißt Lu. Du hast ein Tier, eine Ziege. Genau, eine richtige, echte. Jasmin, du hältst den Telefonhörer irgendwie nicht richtig. Richtig schön gerade und in die Muschel reinsprechen. Geht so. Damit ich dich gut verstehen kann. Und hast du denn das Radio und Fernseher runtergeschraubt? Ja. Ja. Du hast eine Ziege. Und wie heißt die? Vinny. Vinny? Vinny, Aha. Wie kommt denn ein junges Mädchen mit 19 Jahren dazu, eine Ziege zu besitzen? Na, mit meiner Mutti. Die findet Ziegen ganz toll. Die Mutti? Ja. Wohnst du denn auf dem Land? Ja, im Dorf. Im Dorf? Ja. Was macht ihr denn mit der Ziege? Eine Ziege ist doch langweilig, oder? Nein, die ist eigentlich so an sich ganz interessant, weil die macht eigentlich nur Mist den ganzen Tag. Gehst du mit ihr Gassi schon mal? Na, hab ich auch schon. Hast du auch schon? Ja, ja. Wohnt ihr bei euch in der Wohnung? Nee, die ist draußen auf dem Hof, weil wir haben noch da Gras und so. Ja. Wie sind Ziegen denn so? Erkennen die ihre Leute oder sind die ziemlich tump im Kopf? Na, wenn man dann sich halt auf den Hof hinstellt und ruft, Benni, komm mal her, dann kommt sie gleich an ihn raus. Ja, also die sind eigentlich so wie ein Hund. Ja. Nur viel schlimmer. Die treten ein und trampeln und springen an einem hoch und das tut uns weh, weil die haben... Ehrlich? Übelst Kraft haben die Viecher. Übelst Kraft? Ja. Also du bist schon fast verletzt worden von deiner Ziege. Ja, am Arm. Blaue Flecke so ein bisschen. Echt? Wann wird sie geschlachtet? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Also die Ziege ist doch dafür da, dass man die irgendwann schlachtet und ein schönes Festmahl bereitet. Na, normalerweise ja, aber nicht bei uns. Melkt ihr sie denn? Na, dazu muss er ja schwanger sein. Ach, dafür musst du schwanger wieder werden. Das geht dann nicht so wie bei Kühen, geht das nicht? Nee. Ich habe hier überhaupt keine Ahnung von Landwirtschaft. Ich dachte, eine Ziege könnte man auch immer melken. Nee, unsere Schafe, die kann man melken, aber Ach nicht so. Unsere Ziege. Ach so. Wenn die so eher gewalttätig ist und eigensinnig, wieso habt ihr sie eigentlich dann noch? Na, weil meine Mutti, die hat früher mal eine Ziege gehabt. Die hat sie irgendwie von irgendwem beschenkt gekriegt und so. Und ja, also die Mutti ist hauptsächlich schuld. Ja, genau. Wie alt ist die Ziege? Na, die wird jetzt irgendwie ein Jahr oder so. Ach so, so eine kleine noch. Ja. Kann man auf Ziegen reiten? Na, also ich würde es nicht ausprobieren. Ja, du nicht, aber ein kleines Kind wahrscheinlich. Ne? Ja, ein kleines Kind würde ich schon sagen, das geht. Ja. Wenn du mal ausziehst von zu Hause, wirst du wahrscheinlich auch eine Ziege haben oder nicht? Na, wenn ich noch Platz hätte, würde ich auch eine Ziege haben. Also hast du schon Spaß dran gefunden? Ja, ja. Ja? Mhm. Ja, Jasmin. Jetzt ja. schläft deine kleine Ziege wahrscheinlich im Moment. Oder guckt ihr auch Fernsehen? Was? Guckt ihr auch Fernsehen im Moment? Na, hier und meine Freunde gucken Fernsehen. Ach, die Freundin, okay. Ja, ist klar. Ich bin hier ganz alleine. Grüß die Ziege. Jawohl, mach ich. Ne? Alles Gute. Okay, tschüss. Es rufen so junge Mädchen an. Jana, 19 Jahre. Hallo. Ja, hallo Jana. Eine Ziege oder eine Zicke? Ich würde sagen Zicke eher. Eher eine Zicke? Ja. Jana, die Zicke, ist jetzt dran. Ja. Sagt man auch selten so direkt zu dir, ne, oder? Ja, eigentlich schon. Warum bist du denn so? Also ich bin ja auch nicht zu allen Leuten so. Das ist eigentlich, tritt eigentlich bei mir eher beim Vorschein bei Leuten, die mich halt schon länger kennen oder die halt mehr mit mir zu tun haben. Also die so an deinen wahren Kern rankommen. Ja, genau. Beschreib uns deinen wahren Kern. Ach Gott, ich bin eigentlich recht verträglich normalerweise. Ja. Nur früher habe ich meiner Mutter halt immer das Leben sehr schwer gemacht, dadurch, dass ich ein unheimlicher Morgenmuffel war. Ja. Also ich bin immer mit dem falschen Bein aus dem Bett, gerade wenn Schule war, halt immer ganz früh raus. Und sie wollte dann nur freundlich sein und kam zu mir und hat mir erzählt, wie es in ihrer Nachtschicht war. Und ich bin dann immer unheimlich grob zu ihr gewesen und habe sie zurückgewiesen. Aber sie hat es auch irgendwann verstanden, dann sind wir besser zurande gekommen. Mhm. Also deine Mutter musste schon leiden unter dir. Oh ja. Wer leidet denn sonst im Moment noch unter dir? Mein Mann ist es. Dein Mann, du bist verheiratet schon. Ja, ich bin schon verheiratet. Hey. Erzähl doch mal irgendeine Story, wo du im Nachhinein selbst so gedacht hast, das war nicht so ganz sauber, was ich da gemacht habe. Oh ja, einmal zum Beispiel, also waren wir noch gar nicht so lange zusammen und da kam irgendein Mädchen rein oder ein Junge, ich weiß gar nicht genau, und hat irgendwas gemeint von wegen, also, Moment, nee, Quatsch, ja genau, er hat mich dann mit falschen Namen angeredet, also mit dem Namen vom anderen Mädchen, und da war ich halt ziemlich wütend und bin dann gleich rausgerannt, ne? Aha, aber nur rausgerannt? Ja, genau. Du hast ihm nicht eine gescheuert vor allen Leuten? Nein, dazu bin ich zu stolz. Ich will das dann nie zeigen in dem Moment. Ich renne dann raus und reagiere mich dann draußen aus. Aber dann muss dein Freund oder dein Mann, der dich dann ja nun doch relativ gut kennt, dann hat der doch kein so schönes, leichtes Leben bei und mit dir, oder? Och, ich würde sagen im Allgemeinen schon, aber bei Streits ist es halt... Wie bist du denn, wenn man sich richtig mit dir streitet? Wie tickst du aus? Also es kommt doch sehr darauf an, wie groß der Streit ist. Ne? Mhm. Nehmen wir ein Beispiel. Um was streitet ihr am häufigsten, du und dein Mann? Ich weiß nicht, also viele verschiedene Dinge. Also meistens Kleinkram, ne? Ja, eigentlich schon. Okay, nehmen wir irgendeinen Kleinkram, eigentlich irgendwie zu spät kommen oder irgendwie Geldsachen oder sowas. Wie bist du dann? Oh, dann bin ich erstmal in erster Linie beleidigt und ganz unnahbar. Mhm. Dann spiele ich die Unnahbare. Ich denke mal. Und sagst gar nicht viel und bist einfach nur zurückgezogen und. Ja, genau. Der merkt es dann ziemlich schnell, dass ich sauer bin. Und da kannst du ihn so richtig weich braten mit, ne? Indem du nichts sagst und Stunden vergehen lässt und immer noch nichts sagst, ne? Übel. Ja, ja. Das ist übel, ne? Also dann ist ja eigentlich angenehmer, wenn es richtig knallt, als dann jemand, der sich da zurückzieht, ne? Ja, eigentlich schon. Hast du denn auch das Gefühl, so wie gerade bei Andreas und Silvia, dass du die tonangebende Person in eurer Ehe bist? Oh, nee, eigentlich nicht. Also ich meine, er hat doch schon sehr seinen eigenen Kopf, das ginge gar nicht. Ja. So weit lässt er mich dann auch wieder nicht gehen. Ach ja, dann ist das ja doch ein bisschen ausgewogen. Sag mir eine Eigenschaft noch von dir, die du gerne in den Griff bekommen möchtest, wo du selbst sagst, das gefällt mir an mir selbst auch nicht so gut. Ja, meine Sturheit. Die Sturheit. Ja. Ja, ne, die Sture. Ja. Jetzt ich hast bin die aber auch Stier von Sternzeichen, da ist es normal. Ja, die sind so, ja. Aber mit 19 Jahren hast du die Chance, das noch ein bisschen zu verändern. Mhm. Wenn du erst mal 59 bist, ist es schwieriger. Ne, wenn du bis dahin nichts in dir verändert hast, dann... dann sehe ich, dass ich was falsch gemacht habe. Gute Nacht, Abend lang, ne? Oder so. Ja. Alles Gute für deine Ehe. Gut, danke schön. Tschüss, Jana. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir einen jungen Mann. Und der junge Mann heißt Philipp. Und Philipp ist 20. Hi. Hi. Ja, na? Ja, ist ja klasse, dass ich mal durchgekommen bin. Bist du heute der Erste? Nee, nicht der Erste, Mann, das rede ich. Philipp, was hast du zu dem Thema zu sagen? Ja, also ich muss vorwegnehmen, ich bin schwul. Ja. Und ich wollte mal über schwule Zwicken reden. Oh, da gibt es auch einige, ne? Gut, ja. Bist du auch eine? Ja, klar. Ich kann ganz... Also meine Freundin nennt mich eigentlich in der Regel so böse alte Frau oder so. Böse alte Frau. Ja, also es ist folgendermaßen... Philipp, der 20-Jährige, wird so genannt. Oh ja. Da muss es aber hart zugehen manchmal. Ich hab's raus, der kennt halt in Ohren, ja. Also, ich bin vor anderthalb Jahren nach Köln gekommen. Mhm. Und eigentlich so mit der Vorstellung, ja, schwule Szene, die ist ja in Köln ziemlich groß. Mhm. alle super tolerant und alles eine große Familie untereinander und ich möchte jetzt also die Schwulen nicht hier in den Dreck ziehen oder so. Nein. Aber ich meine, ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall, ne? Diese Szene ist ja halt doch sehr intolerant und mega zickig halt. Also, was hast du denn erlebt? Also mit Szene meinst du so gewisse Diskotheken und Kneipen? Ja, Sauna und so, ne? Sowas, ne? Ja, Sauna habe ich nicht so viel Erfahrung, aber welche? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Welche negativen Erlebnisse hast du denn gemacht, dass du sagst, diese Szene ist nicht tolerant, sondern diese Szene ist zickig und deshalb bin auch ich zickig geworden? Ja, und zwar ist es einfach so, ich habe an meinem ersten Tag hier in Köln, das war auch der erste Tag in der Szene und auch mein erster Arbeitstag in einem Szene-Lokal. Mhm. Und da bin ich natürlich, da war ich dann 18, da bin ich erstmal ins kalte Wasser geschmissen worden. Die haben erstmal meine Schwachpunkte gesucht und richtig schön an mir, ja, rumgenagt. Ne? Was waren das für Schwachpunkte? Ja, weißt du, wenn man neu ist und ganz frisch ist und dann auf gewisse Gehässigkeiten kann man halt nicht so reagieren. Und auf diese Zickigkeiten halt. Und dann wird man selber zickig mit der Also Zeit. Die böse schwule Welt von Köln hat aus dir eine böse alte Frau gemacht. Ja, genau. Ja. Also es ist so, ich arbeite... Die anderen sind schuld, nicht du. Was? Die anderen sind also voll schuld, nicht du. Sag doch mal, wie bist du denn, wenn du so richtig ätzend bist? Ja, sag ich dir. Also ich arbeite in... ich bin Kassierer im Supermarkt, im Stüsskenmarkt. Ich werde also auch unter anderem Frau Stüsken genannt. Ja, wunderbar, Frau Stüsken. Noch besser Fräulein Stüsken. Nee, Frau Stüsken. Oh, da legst du schon Wert drauf. Ich habe ja einen Mann. Ne? Also, ach so, ja. Aber du bist verheiratet. Ja, richtig. Ja, also, ja, und dann sitze ich beispielsweise an der Kasse. Ja. Und das Publikum, was da kauft, ist ja ein bisschen konservativ auch teilweise. Mhm. Sind ja oft alte Leute und da kann ich ganz böse werden, wenn irgendwelche Sprüche kommen. Also ich habe dann diese Joghurttheke aufgefüllt und da hat dann so ein Opa also mindestens eine halbe Stunde lang nach irgendwas Überfälligem gesucht und auch endlich was gefunden. Ja. Und gesagt, junger Mann, das ist also jetzt einfach überfällig, das geht aber nicht. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ich verwalte hier jeden Tag 5000 Artikel und bitte Sie um Verständnis, wenn da mal das ein oder andere dabei ist. Ja, aber Hauptsache ausschlafen, ne? Und ich schlafe nicht aus, ich fange jeden Morgen um 7 an. Da war ich ja doch höflich. Ja, und das ist bisher ist es noch nett. So, und dann meint er so, Sie sind trotzdem faul. Da meint, hören Sie mal zu, ich zahle Ihre Rente und wenn Ihnen das nicht passt, dann kaufen Sie halt bei Contra oder sonst irgendwas. Also du gibst ja schon Zunder. Oh, und wie, ja. Und hast du da Ärger mit deinem Chef schon mal bekommen? Ja, also ich höre da jetzt auf. Also. Du hörst ja jetzt auf. Also man darf dir auch an der Kasse nicht dumm kommen. Oh, an der Kasse schon gar nicht. Also wenn man dir sagt, also junger Mann, machen Sie mal ein bisschen schneller, ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe mich schon gestritten da mit den Leuten. Ich habe mal ein Porree durchs Gesicht gehauen bekommen, das war das Beste. Das war so eine 60-jährige blondierte Importrussin wohl irgendwie so. So eine, boah, also eine richtige dumme Schmutztuss war das. Ja. Die hat mir dann ein Porree durchs Gesicht, nein, was ich nicht vorgenommen habe. Da bin ich dann hinterher, hab die an den Haaren gezogen. Ich so, das dumme Funz. Also, Entschuldigung, ja, ich bin ausgerastet. Ja. Ne? Und das alles im Supermarkt? Im Supermarkt, ja, im Stüsskenmarkt. Das war doch die Sensation dann wahrscheinlich im Supermarkt, ne? Ja, klar, aber ich meine, ich bin also, halt so geworden, ne? Also kein Wunder, dass sich jetzt der Chef da rausschmeißt. So geht's dann nicht, ne? Ja, oder mein Standardspruch auch in der Szene ist also so, was machst du eigentlich in Lauten? Siehst aus wie Köln nach dem Krieg und machst hier in Lauten oder so. Ah, ja. So, das sage ich zu den Leuten, weil... Philipp, wenn man dich in einer großen Kölner Schwulendisco, wir wissen alle, was ich meine. Oh, die kennen mich alle, ja. Die kennen dich alle. Wenn da jemand reinkommt, sehr forsch, steuert dich an und macht dich an nach dem Motto, na Kleiner, wie wär's mit uns beiden? Und der gefällt dir nicht, wie reagierst du da? Ja, dann sage ich halt meinen Spruch so. Du siehst aus wie Köln nach dem Krieg, du Trümmer. Und ach so. Wenn du glaubst, selbst beschnitte. Ich meine, ich weiß nicht. Jetzt so kann ich dir das gar nicht so... Du hast du gerade... Mir fällt meistens was ein. Ich erahne also, schon, dass du da nicht auf den Mund gefallen bist. Du nee, hast du klar. Also du hast ich halt auch manchmal auf die Schnauze damit, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen. Das weil du weißt ja, dass die Schwulen sehr vorschnell in ihrem Urteil sind. Ja. Dann sitzen sie im Barfloor draußen oder so und rühren dann ihren Espresso und... Dann sehen die mich oder so, dann wissen die alle ganz genau, was ich netto habe und wann ich aufstehe und die wissen alles ganz genau. Also du bist der Schreck der Szene hier in Köln. Naja, also man gut, kennt dich. Oh, auch wieder. Ich habe ja viele Freunde. Nun hast du gerade gesagt, dass du verheiratet bist. Ich hab einen Freund. Ja. Wie erträgt der dich denn? Der ist eben ganz, ganz anders. Mhm. Der ist ganz anders. Bist der du zu dem denn, ist das, jetzt ganz im Ernst mal gefragt, ist das vielleicht auch so eine Außenrolle, die du spielst? Bist ja, du vielleicht in allen vier Wänden ein ganz anderer Typ und ganz normal? Ja, aber nicht, weil ich mich jetzt für ihn verstelle, sondern... Mhm. Weil ich das auch so will. Also, ich mag das ganz gern. Ich bin individuell eingestellt, denke ich mal. Und das ist nicht für ihn oder unter einem Zwang, sondern einfach, da kann ich mich so geben und bei ihm gebe ich mich lieber so. Und wie hast du ihn kennengelernt? Er ist der Ex-Freund von einem Ex-Freund meines Bruders. Achso, also um privat tausend Ecken. Genau. Was? Jetzt können wir dich leider demnächst nicht mehr an der Kasse erleben. Was wirst du machen? Doch, ich wechsle zu Lidl. Ach, du wirst zu Lidl. Gut, also wir stürmen demnächst diese besagten Läden und sind natürlich alle super freundlich zu dir. Und ja, du bist dann Frau Lidl. Das ist ja normalerweise harmonisch, aber da muss nur mal einer irgendwie, das ist auch wieder dieser Punkt Kritik und das vertrage ich bei der Arbeit nicht so ganz, weil das ist halt ein Stressjob und wenn ich meine Kolleginnen sehe, die das schon 30 Jahre machen, die sprechen schon selber wie so eine Katze und ich bin gespannt, ob du mir mal über den Weg läufst. Bestimmt, wir sind uns sogar schon mal bei. Sind wir sogar schon mal, ja. Ja. Na gut. Okay, Domian. Frau Lidl. Alles Gute. Ja, bis dann, ja. Tschüss. Ciao. 1.36 Uhr und 5 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Bevor wir weitermachen, erstmal eine sehr gute Nachricht. Wenn ihr gestern Abend unsere Sendung verfolgt habt, dann werdet ihr euch erinnern an Martin. Martin hat ja angerufen in größter Sorge, weil er vermutet hat, dass seine Freundin unter den Opfern des schweren Zugunglücks bei Celle ist. Und er hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie etwas zu erfahren oder einen Kontakt zu irgendjemandem herzustellen. Wir haben vorhin mit ihm telefoniert und er war überglücklich. Die Freundin war in dem Zug, in dem Todeszug, aber sie hat überlebt und sie ist fast unverletzt. Und es geht ihr den Umständen entsprechend, natürlich hat sie einen Schock, aber es geht ihr den Umständen entsprechend sehr gut. Und wir freuen uns alle für den Martin, ich finde es auch ganz toll. Ihr Lieben, hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und das Thema heute Nacht heißt Ziegen und Zicken. Bitte Ziegen und Zicken. Ruft mich an, ich möchte gerne mit euch reden. 0180-5678-111. Und ihr Leidtragenden von Ziegen und Zicken, ihr, die ihr mit diesen Menschen, mit diesen Frauen zu tun habt oder zu tun haben müsst oder es euch vielleicht sogar Spaß macht, man weiß es ja nicht, ihr könnt auch anrufen, mit euch möchte ich auch gerne reden. 0180-5678-111. Es geht weiter mit Tanja und Tanja ist 28. Ja, hallo Domian hier. Hi. Ja, also erstmal freue ich mich super, dass da die Freundin von Martin heil angekommen ist oder fast heil angekommen ist. Ich habe das gestern gehört und das hat mich auch sehr erschüttert. Aber zu meinem Lieblingsthema. Ich freue mich ja, dass Ziegen und Zicken endlich mal dein Thema sind. Ja. Ich kann mich also erstmal nur an Nicole 2 anschließen, die meinte, die meisten Mädchen, Frauen wären Zicken. Ich bezeichne das mal als Bibi-Mädchen, das sind die, die nicht allein aufs Klo gehen können. Aha. Also bist du auch keine Frauenfreundin? Doch, ich habe schon Freundinnen, aber meine besten Freundinnen sind eigentlich Männer. Sind Männer. Sind das gar schwule Männer? Auch das, ja. Auch das, ja. Also meine beste Freundin ist schwul, würde ich sagen. Deine beste Freundin ist schwul. Aber um es festzuhalten, du bezeichnest dich selbst nicht als Ziege oder Zicke. Nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich gerne freundlich zu Menschen. Ja, aber du leidest unter der Zickigkeit der meisten Frauen. Indirekt. Weil meine These ist eigentlich, dass die meisten Männer wollen eigentlich zicken. Also liebe Frauen, liebe nette Frauen finden sie zwar prima und wenn sie dann auch gerne mal ein Bierchen trinken gehen oder Billard spielen oder sich für Fußball interessieren, ist es noch besser, aber ich glaube, es kommt einfach aus der Jäger- und Sammlerphase. Das ist natürlich eine interessante These. Die Männer wollen zicken. Ja, eigentlich. Stimmt das? Würde ich Nein, auch. Es stimmt nicht. Ich glaube nicht. Also, wir wollen alle doch tolle, attraktive Frauen haben, die natürlich etwas Widerstände zeigen, aber letztendlich nicht so unter der Gürtellinie agieren. Und das machen Zicken ja oft. Ja, aber ich finde, dass Widerstand zeigen nichts mit Zickigsein zu tun hat. Ja, ja. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Zicken sind einfach die, die man vielleicht nicht so richtig einschätzen kann, die unberechenbar sind, die eben dann auch vielleicht unter der Gürtellinie agieren, ohne dass man das wirklich einschätzen kann. Tanja, wir versuchen jetzt mal eine kulturhistorische Analyse. Was glaubst du denn, warum sind deiner Auffassung nach die meisten Frauen so? Hat Gott es Ihnen in die Wiege gelegt? Oh, das wäre traurig. Gute Frage. Würde ich vielleicht darauf sagen, dass die meisten Frauen vielleicht immer noch auf diese Weibchenrolle dressiert sind und... Sind die so dressiert oder ist es genetisch bedingt? Nee, das würde ich als dressiert bezeichnen. Als dressiert? Ja. Mhm. Also, Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es doch angeboren. Ich hoffe, dass Alice Schwarzer jetzt nicht zuhört, sonst schlägt sie den Fernseher ein. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube trotzdem, dass das wirklich ein bisschen interessiert ist. Vielleicht liegt es doch einfach daran, dass man einfach doch als Frau doch immer noch so ein bisschen mit seinem Attraktivsein konfrontiert wird, also auch in der heutigen Gesellschaft. Und Meinst du denn, dass viele Frauen sich auch in dieser Rolle letztendlich auch wohlfühlen? Welche Rolle? Der Zicke? Ja, in der Zicke, in der Zickenrolle. Wenn sie damit Erfolg haben, würde ich sagen, ja. Was ist das Übelste, was du mit einer Zicke erlebt hast? Gibt's da was? Das Übelste nicht. Also ich würde sagen, ich kann einfach insofern gar nicht auf die Schnauze fallen, weil ich mich von Zicken, sofern ich also den Eindruck habe, das könnte eine Zicke sein, die mich eigentlich sehr schön distanziere. Mit einer Zicke jetzt ein richtig selber übles Erlebnis, also dass die mich irgendwie gegarscht hat, auf gut Deutsch, habe ich eigentlich nicht gehabt. Wahrscheinlich auch sehr schwierig, wenn man wenn Frau mit einer Zicke in Streit gerät, dann wird's haarig, ne? Vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Die ziehen dann gegenseitig sich an den Haaren. Das kann gut sein, aber da kann ich natürlich jetzt wenig zu sagen, weil ich glaube, wenn ich meinte, ich würde in solche Situationen geraten, dann glaube ich, würde ich mich selber sehr schnell zurückziehen. Also da würde ich mich, glaube ich, gar nicht drauf einlassen, weil das einfach zu blöd wäre. Solltest du doch mal eine Schlägerei mit einer Zicke haben, melde dich unbedingt bei mir, um mir zu erzählen, wie das ausgegangen ist. Unbedingt. Danke für den Anruf, Daniel. Ciao. Jetzt begrüße ich ganz herzlich einen Mann, und der ist 21 Jahre alt, und er heißt Michael. Ja, morgen, Domian. Guten Morgen. Also ich habe weder eine Ziege noch Sonstiges. Und erstmal alles Gute, auch Martin hieß er, der mit dem Zugunglück seiner Freundin. So hieß er, ja. Ich freue mich super für ihn, dass seine Freundin das überlebt hat. Und hoffe auch, dass sich noch andere jetzt darüber freuen können, dass ihre Bekannten, wie auch immer, noch leben. Ja. Ja, und ich bin selber eine Zicke. Du, eigentlich ein Thema. Bist du auch schwul? Bitte? Bist du auch? Du bist nicht schwul. Ich bin in einer Partnerschaft mit einer Frau und... Das ist ungewöhnlich. Ein heterosexueller Mann sagt, junger Mann sagt von sich, ich bin eine Zicke, eine Ziege. Ja, sage ich ganz ehrlich, und das Problem ist nur, meine Freundin ist genauso eine Zicke. Aha. Und du kannst dir vorstellen, dass das recht lustig wird, wenn zwei Zicken aufeinander treffen. Jetzt erklär doch mal von deiner Seite aus, was deine Person betrifft. Warum bist du so? Oder mach es uns mal ein bisschen plastisch. Ich kann das, also ich weiß nicht so genau, weil ich bin ein Mensch, mir geht etwas ziemlich schnell irgendwie an die Nieren. Also ich kann dann, werd dann auch ziemlich schnell sehr impulsiv. Also dir geht irgendwas sehr auf den Senkel? Ja. Wie reagierst du dann? Ich werde dann stur. Ja. Ich, Patzig? Patzig, ja. Aggressiv auch? Ja, aggressiv nicht. Patzig, so. Patzig, man sagt mir immer nach mutzig. Giftig. Giftig, ja. Ja, das so ist es, ne? Richtig, ja, ich weiß auch nicht. Also ein Mann würde vielleicht aggressiv, ein richtiger Mann. Ja, genau, ein richtiger Mann würde dann aggressiv werden. Und ich werde dann eher so, nee, jetzt will ich nicht mehr, weißt du, so. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennt. Auch, dass du dich so, wie wir es gerade gehört haben, dich so zurückziehst. Und schmollt? Ja, schmollt, ja, genau. Ne? Ja, dass ich dann irgendwie auch keine Lust mehr habe zu diskutieren. Also dann. Und der Partner muss dann leiden, ne? Ja, das Problem ist, das ist ja der Grundgedanke, der dahinter steht. Ja. Meine Freundin, die doch genauso ist wie ich, ist das mit dem Leiden nicht viel. Die kennt die Mechanismen. Ja, und im Endeffekt ist es dann so, dass ich dann derjenige bin, der leidet. Achso. Zeichnet es die Zicke eigentlich auch aus, also jetzt in deinem Fall, frage ich jetzt auch an dich, dass man Spaß daran hat, jemanden beraten zu lassen? Ja, ja. Auf jeden Fall. Das haben von ganzem Herzen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, es ist dann irgendwie so, weißt du, dann bin ich dann zickig und dann wird sie zickig, weil sie mit mir nicht mehr umgehen kann. Ist das nicht ein sehr, sehr weibisches Verhalten, was du da auf den Tag legst? Ja, das stimmt. Also bist du mit dir da eigentlich zufrieden? Du... Ei, also Weichei. Kann ich unglaublich gut mit leben, wenn ich ganz ehrlich bin. Aha. Da ich also, wenn ich so meinen Freundeskreis durchgucke, wesentlich mehr weibliche als männliche Freunde habe. Und ich muss auch dazu sagen, fühle mich bei weiblichen Personen eigentlich auch viel, viel wohler. Ja. Weiß nicht, ist ja auch angenehmer. Was sagen denn deine Kumpels, deine besten Freunde dazu, dass du so bist, wie du bist? Ja, das ist eigentlich kein Problem. Die denken dann, ja, lass ihn reden, er beruhigt sich 5 Minuten sowieso wieder. In der Beziehung ist aber die Freundin mehr Ziege als du. Ja, sie ist konsequenter. Ja. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen in solchen Dingen wesentlich konsequenter sein können. Das heißt, also sie sind noch bösartiger. Ja, das heißt, wenn wir Frauen sind so leicht verletzlich und so, vielleicht nicht auch ein bisschen anders als andere Menschen. Nur es ist dann wirklich so, wenn sie dann anfängt, dann bin ich dann eigentlich ziemlich schnell still, weil ich dann irgendwo, weil sie wird dann gemein. Sie versucht dann genau mit den Dingen zu kämpfen. Das ist wirklich ein Kampf seit einem Jahr ungefähr. Also gemein ist zum Beispiel auch, wenn eine Frau, ne, im Falle von Ziegen und Zicken, jetzt bei dir könnte es vielleicht dann auch der Fall sein, wenn man zum Beispiel weint, um irgendetwas zu erreichen. Ja, das ist mies. Das ist mies. Das ist sowas. Macht sie das? Jein, da muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, das mache ich aber auch ziemlich häufig. Das machst du auch? Das mache ich auch. Du sitzt da und heulst, setzt das nur zielgerichtet, strategisch ein? Ja, nicht immer. Also es ist nicht so, dass ich mich dann da hinsetze und jetzt anfange zu heulen, nur weil ich irgendwas erreichen will. Ja. Ich fange dann meist an zu heulen, weil ich merke, das, was ich erreichen wollte, erreiche ich nicht, ja, weil sie halt eine Frau ist und sie ist halt in dem Punkt so Zicke sein wesentlich professioneller als ich. Ja. Und darüber kriege ich dann meist eine Krise. Aber so, das ist dann häufiger das Ergebnis, dass ich dann weine oder so. Aber ich brauche das nicht als Männlichkeitsbestätigung jetzt, um ja, hart zu sein. Also, sowas brauche ich nicht. Also letztendlich fühlt ihr euch in eurem Ziegenstall gut? Du ja, bist der Bock, sie ist die Ziege. Auf gewisse Ausnahmen. Also das war interessant. Ein heterosexueller Mann, der sagt, ich bin eine Ziege. Ja. Michael 21, danke für den Anruf. Jo, schönen Ciao. Abend. Ne? Ciao. Ciao. Jetzt wieder eine Frau am Telefon. Sie ist 28 und heißt Heike. Ja, hallo. Hallo Heike. Wie ist es mit dir? Ja, meine Tochter ist eine Zicke. Wie alt ist sie? 3. Die 3? Ja. Und dann sagst du von ihr, dass sie schon eine Zicke ist? Ja. Warum? Ja, das habe ich jetzt eben schon mal gesagt. Also zum Beispiel, wenn wir zusammen bei meiner Mutter essen gehen. Also mein Mann, meine Tochter und ich. Und mein Vater kommt dann zum Essenstisch und dann sagt meine Tochter, und du isst jetzt nicht hier. Ach. Und mit 3 Jahren? Ja, und dann sagt mein Vater, mein Gott, lass mich doch jetzt bitte hier essen und ich möchte auch, hab auch Hunger und so. Ja. Und dann besteht die da drauf bis zum Umfallen, sogar mit Schreikrämpfen, Füße stampfen. Also so ein richtig darauf, dass der geht. Ein kleines Biest. Ja. Ja. Oder wenn... Ja, was machst du denn dann als Mutter? Lässt du sie gewähren oder gehst du auch am Anfang habe ich gedacht, so von wegen, das wird sich irgendwann legen. Mhm. Und jetzt sage ich dann, nee, wenn der Opa hier nicht essen kann, dann stehst du bitte auf und gehst. Und dann schicke ich sie auch raus und dann... Und dann geht sie beleidigt aus. Ja, genau. Mhm. Und dann lasst mich doch alle in Ruhe und macht doch, was ihr wollt. Kommt dann immer und dann geht sie und dann dauert das eine Viertelstunde und dann kommt sie wieder rein und dann ist es auch okay. Also das ist, glaube ich, die richtige Methode. Du darfst die nicht gewähren lassen. Ne? Das sind jetzt diese kleinen Machtkämpfe am Anfang. Wenn du jetzt zu sehr nachgibst, tanzt die dir in 2-3 Jahren völlig auf der Nase rum. Ja, klar. Und es ist also, was das Schönste ist, zum Beispiel so am Anfang, so, da war die gerade erst 3, also die sind im Januar halt 3 geworden. Mhm. Und wenn die jetzt in ihrem Kinderzimmer schläft und wird dann wach und ich laufe dann rein, also gehe dann rein und sag dann, ja, was ist denn? Geh raus! Und ja, wie? Sag ich, geh raus. Du hast ja gerade gerufen. Mhm. Und ja, dann sagt sie, klopf erst an. Und dann muss man tatsächlich anklopfen. Ein 3-jähriges Mädchen sagt das. Und das ist mit 3, ne? Also meine Mutter sagt so immer, sie hätte so fast so Ähnlichkeiten zu mir. Also weil ich früher wohl auch nicht anders war. Aber was züchtest du da heran? Das ist ja wirklich eklatant. Mit 3 Jahren ist die so drauf schon. Ja, die ist aber eigentlich auch ein unheimlich liebes Biest. Ich mag das. Also ich mag viele ihrer Züge, solange die nicht verletzend werden, so gegenüber anderen oder auch mir also, oder so. Es könnte durchaus sein, dass du dich in ihr so ein bisschen auch wiederfindest, ne? Klar. Wenn deine Mutti sagt, du warst so ähnlich, dann... Klar, so in so gewissen Situationen, so wenn wir draußen sind oder so, oder auf dem Spielplatz sind. Ich beneide nicht die Männerwelt in 20 Jahren. Ne? Da werden die einen harten Brocken vor sich haben. Doch. Allerdings. Bist du denn zu den Männern auch so krass, wie sie vielleicht eventuell werden wird? Nee. Also ich habe das eigentlich schon seit längerem abgelegt, dieses Zickensein. Ich mag es bei ihr auch nur, weil sie sich das auch so ein Kampf ist, sie setzt sich halt überall so durch. Ne? Also es kann auch in gewisser Weise putzig sein, ne? Ja, es ist. ist auch oft eigentlich auch so ein eigener Schutz, ne? So wenn so größere so auf dem Spielplatz sind und die sie dann auch schon zweimal runtergeschubst haben, dann hat die am Anfang also immer so weinerlich getan und Mama und helf mir doch und so. Und dann habe ich gesagt, nee, also da musst du jetzt selber durch, ne? Also das musst du jetzt schon selber regeln. Finde ich gut. Und dennoch, das hat die dann auch gemacht. Ja, finde ich auch gut. Dennoch musst du ihr, glaube ich, schon, was so die familiäre Situation angeht, da mit dem Opa und so, schon Grenzen setzen. Ne? Das machst du ja auch. Ja, das mache ich auch. Also das sind auch ganz klare Grenzen, die sie dann hat. Und dann muss sie dann auch gehen und dann kriegt sie halt auch nichts zu essen und dann weißt du das auch und dann, die beruhigt sich dann auch wieder. Ne? Ich will damit nur sagen, dass sie, also wenn sie eine Zicke ist, dann ist sie zwar eine süße Zicke, aber sie ist dann auch eine. Also Heike, danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Bis dann, tschüss. André, 23. Hallo Jürgen. Hallo André. Ja. Erstmal das Wichtigste vorab wollte ich sagen, erstmal deine Sendung finde ich super gut und ich finde, du solltest mehr Sendezeit und bessere Sendezeit bekommen. Ja. Dass dich auch jüngere Zuhörer und auch ältere hören ein können. Ein schöner Wunsch, wir werden es weitergeben, ja. Auf jeden Fall zum Thema Zicke folgendes. Ja. Ich selber weiß nicht, ob ich eine bin. Freunde von mir behaupten es auf jeden Fall, ich sei eine absolute Zicke und zwar aus folgenden Gründen. Mhm. Wenn man weggeht, 3 Stunden bis man eigentlich gestylt ist, sind absolut normal, bis die Haare gemacht sind, Moment. Bis Parfüm aufgetragen ist, die Bodylotion. 3 Stunden? Du brauchst, bevor drei du rausgehst, Stunden. 3 Stunden? 3 Stunden. Bist du schwul, wahrscheinlich, ne? Nein, bin ich absolut nicht. Das ist ja der Clou an der Sache. Ich bin absolut nicht schwul. Frauen, die ich kennenlerne, mit denen verstehe ich mich super. Ja. Die sagen mir offen, wirklich aufs Gesicht zu, nach 5 Minuten Gespräch, du bist schwul. Ich sage, nein, ich bin nicht schwul. Also Hand aufs Herz, mir kannst du sagen. Hand aufs Herz, ich bin wirklich nicht schwul. Bei dir ist also alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Und ich wollte eigentlich deine Sendung nehmen, um zu sagen, ah, ich bin eine Zicke vielleicht. Welt, ich bin Zicke. Und ich suche eine wunderschöne weibliche Zicke. Ja, aber jetzt erzähl mir, du musst jetzt von dir erzählen. Yeah. 3 Stunden, ein gesunder, junger, heterosexueller Mann, geht 3 Stunden ins Badezimmer und stylt sich, bevor er ausgeht. Was machst du da in Gottes Namen? Dazu gehört A, ein ausgiebiges Bad, bei dem im Hintergrund wunderbare Musik über die Anlage läuft. Welche Musik ist das? Ach, das kann alles sein. Von Depeche Mode über auch neue Techno-Sachen bis hin zu Balladen, also bis auf extreme Sachen. Also baden. Baden, ganz genau. Dann Haare waschen. Ja. Dabei rasieren. Ja. Zähne putzen. Ja. Das ist ja noch alles normal, das mache ich auch, das geht ruckzuck. Genau, Bodylotion, ja. Cremes, ab und zu Make-up, wenn es nötig ist. So richtig professionell So richtig Make-up. Ein bisschen Make-up, ja, ganz genau. Dann verschiedene... Dann hier Augenbrauen, Zupfen, Färben. Das sowieso. Natürlich. Jedes Wochenende, aber so alle 2 bis 3 Wochen Augenbrauen, Zupfen auf jeden Fall. Färbst du die auch hier vorne, die nennt man das hier unten, die Haare? Augen? Nein. Nee, die Haare nicht, mit meinen Haaren habe ich auch weniger Probleme. Nee, ich meine hier die Augenwimpern. Nee, die färbe ich mir nicht, wirklich nicht. Aber wie gesagt, Augenbrauen zupfen. Ja. Dann schon, wie gesagt, an Stellen, wo vielleicht mal ein Pickelchen ist oder so Make-up oder Abdeckcreme drüber. Ja. Bodylotion, das auch ja wirklich alles super ist. Überall Deo hin? Überall Deo natürlich. Mhm. Nee, Deo nicht natürlich. Parfüm schon eher. Parfüm? Deo, das ist ja so mehr 3,95 bei Schlecker oder Engelmann. Welches Parfüm benutzt du? Wir machen jetzt momentan Job. Job. Welches von Job? What About Adam. What About oder Adam. Ein Unisex von Job, das ist das, Rote, das Berlin. Ganz genau. So, was ist das letzte, dann bevor die 3 Stunden dann endgültig rum sind, was ist der letzte Schliff? Was machst du noch? Gel ins Haar oder? Der letzte Schliff ist, ich stehe noch ungefähr eine Dreiviertelstunde vor meinem Kleiderschrank und überlege, was zu was passt. Ja, und dann inklusive Socken, Schuhe und allem. Lohnt sich der Aufwand? Dann gehe ich aus, natürlich nicht, weil alle Frauen, die mich sehen, im Endeffekt wahrscheinlich das schön finden, wie ich aussehe und auch gut aussehen, sich aber gleich abwenden mit dem Blick, oh Gott, bloß nicht, da habe ich Angst vor. Ja, die werden alle denken, dass du schwul bist. Ja, du musst kann immer natürlich so, sein. So einen kleinen Aufkleber habe ich jetzt gesehen, nicht schwul, ne? Ja, aber das wäre ja wieder denunzieren. Ich habe nicht Nein, gegen Schwule. Nein, das wollen wir auch gar nichts damit sagen. Also, das ist so die Äußerlichkeit, wo man auch sagen könnte, das passt schon gut zu einer Ziege oder Zicke. Bist du denn so vom Charakter her auch so? Vom Charakter, sagen wir so, ziemlich eisern. Also, gerecht, aber eisern. Gerecht, aber eisern. Also, das ist dann nicht so zickenhaft eigentlich. Nee, eher nicht, eher beständig. Ja. Aber so, mir wird halt nachgesagt, ich sei die absolute Zicke. Ich selber sag mal, ich habe einige Charakterzüge von der Zicke, aber würde doch sagen, mit vielleicht einer weiblichen Zicke würde ich bestimmt gut zurechtkommen. Und wenn irgendjemand irgend sowas hört und an jemand interessiert ist, der nicht schwul ist, mein Gott, dann... Also Mädels, wenn ihr eine fast männliche Zicke haben wollt, ja, die sehr gut mit dem Körper umgehen kann, ne, der junge Mann kennt sich aus mit Make-up. Ihr könnt zusammen in die Kosmetikabteilung gehen von irgendwelchen Kaufhäusern. Ne? Also eine beraten. Meiner letzten Freundinnen, das war eine Kosmetikerin, von der habe ich ein bisschen was abgeschaut. Ja. Und da ist schon einiges da. Also gehen die Mädels nicht angewidert weg, wenn die dich küssen und die ganze Matsche so im Gesicht haben? Nein, nein. Also wie gesagt, ich habe da nicht kiloweise Make-up drauf, nur an einigen Stellen, wie gesagt, dass man Rötungen oder so nicht sieht. Also Ziege das sucht Ziege, ne? Ist genau. Die Überschrift hier, ne? Und wie gesagt, nochmal auch zum Schluss, Sendung ist super cool und mach weiter so. Danke, mal sehen, was und wir für dich machen. Und hau rein, ey. Mach alles es. Klar. Tschüss, André. Tschüss. Jetzt haben wir noch ganz kurz, nee, so ganz kurz, ein bisschen Zeit haben wir noch. Olli! Ja, hi. Mensch, Domian. 29. Ja, hi, Domian, grüß dich, hier ist der Oliver. Ja, meine Freundin, die Wiebke, die wird auch mal leicht zickig, so halt, sobald man sie mal schief anblickt oder ein falsches Wort fällt und... Ich höre sie schon lachen im Hintergrund. Ja, richtig, sie ist jetzt guter Laune. Wie, sie wird zickig, wenn man sie schief anguckt? Ja, muss man echt nur mal falscher... Wie wird falscher, sie denn dann? Was macht sie denn dann? Was macht sie denn? Ja, sie wirft es halt völlig aus der Haut, übertreibt völlig mit ihren Äußerungen. Was sagt sie denn? Guckt mich nicht so an! Oder was? Ja, du hast... Ja, so ähnlich, also... weiß nicht, schaut man mal zu einer falschen Frau hin oder so, da kommt eine Eifersuchtszene, das dauert dann so ein paar Stunden, aber ich sag mal, ich bin da auch irgendwie nicht immer viel anders, so. Ich habe auch meine Zicken halt. Wir zicken uns beide gut an, sag ich mal. Wie lange seid ihr beiden zusammen? Wir beide sind jetzt knapp über ein Jahr zusammen. Das ist ja noch nicht so ganz lange. Ja. Aber du würdest schon sagen, dass sie die Schlimmere ist von euch beiden. Ja, in jedem Fall so. Gib sie mir bitte mal. Wiebke. Steht auch zu. Wiebke, die steht dazu und ist 28 Jahre alt. Ja. Und ist gar nicht beleidigt, dass ihr Freund Olli das gerade jetzt so gesagt hat. Nee, ich hatte auch die Idee, vielleicht mal, um ein bisschen was zu lernen aus der Sendung. Nee, auf jeden Fall so. Das stimmt, das bin ich aber erst in den letzten Jahren geworden. Aber nicht durch Olli. Doch. Warum? Nee, nicht durch ihn, so durch das, was mir aufgefallen ist. Ja, dass ich also du warst früher eine durchaus verträgliche Frau? Nein, noch nie. Nein. Aber in der letzten Zeit ist es schlimmer geworden mit dir. Was das Meckern betrifft, dass ich auch mal mehr meinen Mund aufmache, so über Sachen, wo ich mir früher halt, ach, da habe ich früher nie was zu gesagt. So. Wie kommt denn so jetzt dieser... Das interessiert mich jetzt plötzlich, weil ich denke, dass die Menschen irgendwelche Phasen durchlaufen und so. Durchgehe ich jetzt die Phase, dass ich ein bisschen mehr meckere, aber es hat jetzt nachgelassen. Bist du egoistisch? Sehr egoistisch? Könnte ich nicht behaupten. Wer behauptet sowas von sich? Also, ja. Da fragen Sie mal vielleicht meinen Freund so, weil ich glaube, das kann er besser beurteilen. So, ich sage nichts. Dann geben Sie mir... Gut. Dann nein, ich bin überhaupt nicht egoistisch. Ich liebe alle Menschen, das kann auch keiner von sich sagen. Also, nein, aber jetzt im Ernst, Wiebke. Bewirkt das denn schon mal so deine Verhaltensweisen, dass ihr richtig Stress miteinander habt? Nee. Oder ist das alles so auf die lockere, leichte Schulter noch zu nehmen? Nee, eher, weil ich ein bisschen mehr Gefühl habe und ein bisschen mehr Emotionen aus mir rauslasse, so als er. Nur hat er gerade von sich her gesagt, dass er auch zickig ist. Ja, aber er macht das auf eine coolere Art. Wie macht er das denn? So ecken wir dann an. Ja, der sagt das dann so ganz cool und locker und auch manchmal grinst er dabei. Und ja, je cooler jemand ist mir gegenüber, vor allen Dingen, wenn echte Gefühle im Spiel sind, und bei mir sind meistens echte Gefühle, weil ich glaube, ich bin voll der Gefühlsmensch. Ja, deswegen... Habt ihr euch denn oft in den Haaren? Nicht so oft. Eigentlich ist es so eine sehr schöne Sache, so eine sehr wenn, schön angelegte. Wenn, wer gibt denn dann eher nach, du oder er? Ich würde... Ey, das muss ich jetzt echt zugeben, Domian. Da bin ich jetzt ehrlich, da kannst du ja jetzt mal beurteilen, ob ich egoistisch bin. Ich würde sagen, eher. Ja. Ja, also vor allen Dingen, ich mache das dann mit ein bisschen mehr Reden so und er lieber mit ein bisschen weniger, aber trotzdem finden wir uns auf dem halben Weg. Aber ich merke, dass ihr letztendlich doch ganz glücklich miteinander seid. Oh ja. Ne? Und ihr so richtig in eurer neuen Liebe dann noch lebt. Ja, irgendwie und so, versuchen wir einander zu lernen so und das so, ist ja auch ein und so soll es auch bleiben. Kleiner Schritt lernen. Wiebke, du hörst unsere Musik. Das heißt, wir sind definitiv gleich am Ende. Ja, das finde ich irgendwie gut, aber ich wollte dir noch sagen, so, dass ich deine Sendung auch ganz gut finde. Danke. Und mein Freund ebenfalls sehr, der guckt so mehr als ich. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich wollte die Bossis noch grüßen. Okay, die sind auch noch gegrüßt. Wiebke, grüß Olli, mach's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. Schönen guten Nacht noch. Ja. Ziegen und Zicken. So hieß unsere Sendung heute Nacht. Mir hat's Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, wieder im Fernsehen mit einer offenen Talkshow, Radio-Talkshow für all eure Themen. Gute Nacht, bis morgen. Ciao.